Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte, süße, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land. Veilchen träumen schon, wollen bald kommen. Horch, horch, von fern ein leiser Harfenton, horch, horch, Frühling, Frühling, Frühling, ja, du bist, dich hab ich vernommen, ja, dich hab ich vernommen, ja, dich hab ich vernommen, ja, dich vernommen.